Frage 399. Von den Geboten, die sich auf den Nächsten beziehen, das vierte Gebot. Was gebietet uns das vierte Gebot? Du sollst Vater und Mutter ehren. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, gebietet uns, Vater und Mutter zu achten, ihnen in allem, was nicht Sünde ist, zu gehorchen und ihnen ihren religiösen und irdischen Bedürfnissen zu helfen.